Zeit, das Ende sind bereit. Schlacht die Erbschen, sie an diesem Tag kämpfen im Feind. Die ganz schlagen nur ein Eichel, der besser mag. Schlacht verletzt Schweiger.